sag dir ganz ehrlich, Dicker, ne? Was bringt dir das alles? Geld scheffeln, Haus bauen, jeden Tag arbeiten gehen. Immer wieder dieselbe Scheiße. Ich lebe lieber für den Moment. Den kann ich einfach keiner nehmen. Ich liebe es, die Tag zum Nacht zu machen. Die Nächte durchzutanzen. Und einfach das zu machen, worauf ich Bock habe. Das ist Leben, Digga. Dieselbe Scheiße. Ich liebe lieber für den Moment. Die kann ich für keiner nehmen. Ich liebe es. Ich mach zu machen. Ich mach das zu machen. Das ist Leben, Digga. Thank you.